أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما فيهن والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد wir machen inshallah weiter mit dem Buch Jama' al-Ulum wal-Hikam. Wir sind gerade beim zweiten Hadith über Islam, Iman und Ihsan. Der Hadith überliefert von wem? Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Der Hadith von Jibril, als Jibril gekommen ist und gefragt hat, wir haben schon den Hadith genannt, wo Umar ibn al-Khattab sagt, als wir beim Prophet sallallahu alaihi wasallam gesessen sind, eines Tages kam ein Mann, dessen Haare sehr stark schwarz sind und seine Kleidung sehr weiß sind und über die man die Wirkung der Reise nicht sieht und keiner von uns kennt. Er saß zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat seine Knie zu seinen Knien gestützt und hat seine Hände auf seine Oberschenkel gegeben. Er hat gesagt, ja Muhammad, erzähl mir vom Islam. Er sagte, Islam ist, dass du bezeugst, dass La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, das Gebet verrichtest, die Zakat entrichtest, Ramadan fastest und Hajj billigst oder Hajj machst, wenn du das dazu fähig bist. Da hat er gesagt, du sprichst die Wahrheit. So haben wir uns gewundert. Er fragt ihn und dann bestätigt er ihm. Dann fragt er ihn über den Iman. Er sagte, der Iman ist, dass du an Allah, seine Bücher, an Tumina Billahi wa Malaikatihi wa Kutubihi wa Rusulihi wa Yawm al-Akhir wa Qadri Khairihi wa Sharri. Sagt er, Sadaqt. Dann erkenne ich an Al-Ihsan. Was ist Al-Ihsan? Er sagt Al-Ihsan, dass du Allah so dienst, als würdest du ihn sehen. Denn wenn du ihn nicht siehst, dann sieht er dich. Dann sagte er, Sadaqt. So erzähle mir von der Sa'a, von der Stunde. Er sagt, derjenige, der darüber gefragt wird, hat nicht mehr Wissen als der Fragende. Er sagt, dann erzähle mir von ihren Zeichen. Er sagte, dass die Mutter ihre Herrin gebärt und dass du die Schuhlosen oder Barfüßigen, Nackten, yani Armen, die Hirten, dass sie große, hohe Gebäude bauen. Dann ging er los, dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wisst ihr, wer der Fragende ist? Sagten Allahu wa Rasuluhu a'lam. Er sagte, dies war Jibril, er kam zu euch, um euch euren Dien zu lehren. Wir sind gerade bei Ihsan und wir haben schon erklärt, was Ihsan ist in dem letzten Vortrag, dass der Mensch weiß, dass Allah Azza wa Jal mit ihm ist, wo immer er ist. Okay, das ist eine Erklärung davon. Okay, so wie es im Hadith, was ist die Taskiyatun Mar'i Nafsa, wie tut man sich selbst läutern? Ja? Er sagte, dass du weißt, dass Allah Azza wa Jal mit dir ist, wo immer du bist, wo immer du gehst, ja? Wo immer du bist. Ja. Und der Tabarani überlieferte von Hadith von Abi Umama, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, drei werden oder sind in Allahs Schatten oder unter Allahs Schatten, an dem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer seinem Schatten, subhanahu wa ta'ala, einen Mann, wo immer er geht, davon ist was, einen Mann, egal wo immer er geht, weiß er, dass Allah azza wa jalla mit ihm ist. Und so weiter von den Hadith. Und der Koran wies auf diese Bedeutung in verschiedenen Stellen, so wie in der Allah azza wa jalla, wo er sagt, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. Und wenn sich meine Diener nach mir fragen, dann so bin ich was? So bin ich nahe. Ha? Und Allah Azza wa Jalla sagt, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Und er ist mit euch, wo immer ihr seid. Und so weiter und so fort von den Ayat, die darauf hinweisen, dass Allah seinem Diener nahe ist und dass er mit ihm ist. Natürlich, wir haben das erklärt, das Beisammensein von Allah haben wir schon in einem Vortrag erklärt, das brauche ich jetzt nicht zu wiederholen. Und es, Ibn Rajab sagt, und die Ahadith, die authentischen Ahadith kamen und mit der Empfehlung, dass der Diener immer sich in den Gedächtnis yani, ruft, diese Nähe von Allah zu ihm ins Gedächtnis ruft, bei den Ibadat. Wie die Aussage von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. يعني wenn einer von euch zu seinem Gebet aufsteht, dann ruft er seinem Herrn und seinen Herrn ist zwischen ihm und die Qibla. Yani Allah Azza wa Jal ist näher zu ihm als die Qibla. Okay. Und in einer anderen Überlieferung, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, und Allah ist näher zu euch als den Hals seines Reittiers. Okay? Und in einer anderen Überlieferung, und er ist näher zu euch als die Schlagader. Subhanallah. Okay? Und in Hadith al-Qudsi sagt Allah Azza wa Jal, ich bin so, wie man denkt, mein Diener über mich denkt. Okay? Und ich bin mit ihm, wenn er mir gedenkt, oder wenn er mich gedenkt. So, wenn er mich gedenkt in sich selbst, gedenke ich ihm oder erwähne ich ihm in mich. Und wenn er mich in einer Gruppe von Menschen erwähnt, ja, in einer Gruppe erwähnt, erwähne ich ihm in einer Gruppe, die besser ist als diese Gruppe. Okay? Und wenn er sich nähert, wenn er sich mir nähert, eine Handbreite, dann nähere ich ihm eine Armbreite. Okay? Und wenn er sich mir eine Armbreite nähert, dann nähere ich ihm noch mehr. Ja? Und wenn er zu mir kommt, gehend komme ich zu ihm laufend. Okay, ist ein Hadith Qudsi. Und wer, Ibn Rajab sagt, und wer von diesen yani, Ahadith irgendwas versteht, dass Allah Azza wa Jal jetzt sich mit seinen Dienern verschmelzt oder dass Allah Azza wa Jal selbst mit seinen Dienern ist, ja, dann kommt das nur von seinen Jahl. Dann kommt das nur von seiner Unwissenheit und falsches Verständnis von Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah Azza wa Jal und sein Gesandter sind frei, ja, oder sagen sich los von all dem. Denn gepriesen sei derjenige, Allah Azza wa Jal, gepriesen sei er, niemand ist wie er. Ja? Und er ist der Sehende, der Hörende, oder der Hörende, der Sehende. Bakr al-Mazni sagte, man mithluka, يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان. Das heißt, wer ist mit dir, o Sohn von Adam, zwischen dir und Mihrab, das ist Mihrab, und Wasser, egal wo immer du hingehst, du bist bei Allah Azza wa Jal oder mit Allah Azza wa Jal. Und zwischen dir und ihm gibt es keinen Übersetzer. Zwischen dir und Allah Azza wa Jal gibt es keinen Übersetzer. Und wer das erreicht, dass er das sich immer im Gedächtnis ruft bei seiner Ibadah, der tröstet sich mit Allah Azza wa Jal. Der tröstet sich mit Allah Azza wa Jal. Und Thawr ibn Yazid sagte, ich las in manchen Büchern, dass Isa alayhi salam gesagt hat, o Jünger, ja, die Jungen von Isa ibn Maryam, kallimullaha kathira, sprich mit Allah sehr oft, وَكَلِّمُ النَّاسَ قَلِيلًا und sprich mit den Menschen wenig. Ja? Er sagt, ich lese in manchen Büchern. Einer von den Salaf, Thawr ibn Yazid. Okay? Er sagte, ich lese in manchen Büchern, dass Isa alaihi salam gesagt hat, O Jünger, sprich mit Allah viel und sprich mit den Menschen wenig. Sie sagten, wie sollen wir viel mit Allah sprechen? Er sagte, indem er ihm anfleht und Dua macht zu ihm. Okay? Zieht euch von den Menschen zurück mit dem Dua zu Allah Azza wa Jal. Dies überlieferte Abu Na'im. Und er überlieferte das auch mit einer anderen Überlieferung von Riyah. Er sagte, wir waren bei einem Mann, der jeden Tag und Nacht, ja, einen Tag und Nacht, 1000 Raka'a betet. Wir waren bei einem Mann, der jeden Tag und Nacht 1000 Raka'a betet. Okay? So bis ich bei ihm saß. So, dass ich ja nicht mehr sitzen konnte, stehen konnte, so saß ich. So betet er, ja, bis er nicht mehr stehen konnte, dieser Mann, dann hat er im Sitzen gebetet, jeden Tag 1000 Raka. Okay, so wenn er Al-Asr betet, tut er sich, wie nennt man das? Ich habe, ja, wenn er auf den Bauch geht, ja, wenn er auf den Bauch krabbelt, ja, und geht in Richtung Qibla und sagt, ich wundere mich über die Geschöpfe, wie können sie sich mit jemandem glücklich, wie können sie mit jemandem anderen außer dir glücklich sein? Okay? Wie können sie mit jemandem anderen außer dir glücklich sein? Er sagt zu Allah Azza wa Jal. Er sagte sogar, ich wundere mich über die Geschöpfe, wie wurden ihre Herzen erleuchtet mit jemanden, mit den Gedenken von jemandem außer dir? Weil das Herz gedenkt immer, irgendwem. Ja? Und er wundert sich, wie kann ein Herz erleuchtet sein und wie kann ein Herz glücklich sein, indem er jemanden anderen außer Allah Azza wa Jal gedenkt. Wa qala Abu Usama, das ist eine Abu Usama von Salaf, nicht Abu Usama ich, dakhaltu ala Muhammad ibn Nadr al-Harithi. Er ging bei Muhammad ibn Nadr al-Harithi, فَرَأَيْتَهُ كَأَنَّهُ مُنْقَبِضْ فَقُلْتُ كَأَنَّكَ تَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى. Das heißt, ich ging bei Muhammad ibn Nadr al-Harithi rein und ich sah ihm so, als wäre er, er fühlt sich gerade nicht wohl, dass ich da bin. Er sagt, willst du nicht oder magst du nicht, dass jemand zu dir kommt? Er sagte, oh ja. Doch, ich mag das nicht, dass jemand zu mir kommt. Ja? Dann sagte ich, fühlst du dich nicht einsam? Er sagte, fühlt sich jemand mit Allah einsam? Er sagte, fühlt sich jemand mit Allah einsam? Verstanden? Und Habib ibn Abu Muhammad war immer, auch ein anderer von den Salaf, war immer in seinem Haus alleine. Und er sagte immer, meine Augen waren noch nie erfreut, außer mit dir. Er sagte, مَنْ لَمْ تَقُرُّ عَيْنُهُ بِكَ فَلَا قَرَّتْ عَيْنُهُ. Das heißt, derjenige, dessen Augen nicht genug haben von dir, die haben nicht genug, die sehnen sich nach etwas anderes außer dir, so soll seine Augen niemals Glückseligkeit erlangen. Und wer sich nicht mit dir tröstet oder wer sich nicht mit dir glücklich schätzt, dann soll er niemals Glück finden. Und Ghazwan sagte, Inni asabtu rahata qalbi fi mujalasati man ladayhi hajati. Das heißt, ich fand die Ruhe meines Herzens, indem ich sitze, in dem Sitzen mit denjenigen, der meine Angelegenheiten denkt. Okay? Und Muslim ibn Yasar sagte, ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. Kein Genuss von den Genießern gab es oder hatten sie ähnlich wie bei dem Genuss mit der Anbetung zu Allah عز وجل und dem Dua zu Allah عز وجل. Und er sagte, وقال مسلم لعابد, المسلم العابد, ein anderer von den Salaf sagt, لولا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. Er sagt, wäre es da nicht die Jama'a, die verpflichtet wurde, dass man sich der Gemeinschaft anschließt, er sagte, ich wäre niemals aus meinem Haus rausgegangen, bis ich sterbe. Ja. Und er sagte, ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم. Diejenigen, die Gehorsamen zu Allah Azza wa Jal, haben keinen Genuss in der Dunya mehr und schöner und süßer als die das Zurückziehen und alleine sein und der Gedenken an Allah, ihres Herrn subhanahu wa ta'ala. Und ich denke nicht, dass sie in Akhira einen Thawab, einen Lohn größer haben und süßer in ihren Herzen als das Sehen von ihm, dass man Allah Azza wa Jal sieht, dann ist er in Ohnmacht gefallen, nachdem man das gesagt hat. Und Ibrahim ibn Adham sagte, أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك. Sagt, die höchsten Stufen, dass du dich zu deinem Herrn zurückziehst. Du ziehst dich von allem zurück zu deinem Herrn. Und dass du dich, dass du glücklich zu ihm bist oder dass du dich tröstest oder dass du nach ihm sehnst mit deinem Herzen und mit deinem Verstand und mit all deinen Gliedmaßen oder all deinen Sinnesorganen, so dass du auf niemanden hoffst außer deinem Herrn und dass nichts fürchtest außer deine Sünde. Okay? Und dass die Liebe zu ihm, subhanahu wa ta'ala, in deinem Herzen so tief gepflanzt ist, dass nichts mehr sie überdeckt. Wenn das so ist, dann kümmert dich nicht, ob du am Land bist, oder im See, oder in einem Berg, oder in ein Tal. Dann kümmert dich nicht, denn du bist immer in der besten Gesellschaft mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und deine Sehnsucht nach dem Treffen des Geliebten subhanahu wa ta'ala ist die Sehnsucht des Durstigen nach dem kalten Wasser. Ja? Und die Sehnsucht des Hungernden nach dem schönen Essen. Und dass das Gedenken Allahs bei dir süßer als Honig und schöner als der klare kalte Wasser, als das klare kalte Wasser für den Durstigen an einem sonnigen, an einem heißen Tag, yani an einem Sommer, an einem Tag im Sommer. Yani. Und Al-Fudayl ibn Ayyad sagte: "Tuba liman istawhasha minan nas wa kana Allahu jalisa." Tuba, heil sei für denjenigen, der von den Menschen flieht, und Allah ist derjenige, mit dem er immer sitzt. Okay? Und dann sagt er weiter, von den Zeichen der Liebenden von Allah, dass sie nur Glück finden mit ihm, subhanahu wa ta'ala. Glück und Freude finden nur mit ihm, subhanahu wa ta'ala. Und dass sie sich mit ihm niemals einsam finden, erfüllen. Dann sagte er, wenn in den Herzen die Liebe zu Allah Azza wa Jal die Wohnstätte findet, dann tröstet er sich und findet die Freude mit Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah ta'ala ist größer und höher Erhabene in den Herzen der Kenner, als dass sie jemanden anderen außer ihm lieben. Okay? Dann sagt Ibn Rajab, und die Aussagen der Salaf oder die Leute über diese Angelegenheit ist sehr viel. Ja, über sehr viel. Und das, was wir erwähnt haben, ist inshallah, in das, was wir erwähnt haben, ist inshallah genügend. So, wer das betrachtet, worauf wir hingewiesen haben, von das, worauf dieser gewaltige Hadith oder großartige Hadith hingewiesen hat, ja, der wird wissen, dass alle Wissenschaften und Erfahrungen auf diesen Hadith zurückkehren und darunter fallen. Und dass alle Ulama von den Gruppen dieser Umma ihre Wissenschaften gehen nicht aus diesem Hadith aus. Wenn sie sprechen, dann sprechen sie immer nur über diesen Hadith, egal in welches Thema er spricht. Okay? Und worauf er allgemein oder speziell hingewiesen hat. Denn die Fuqaha, worüber sprechen die Fuqaha? Über Ibadat. Ja? Die von den Eigenschaften des Islams sind. Ja, Arkan al-Islam. Ja? Und dann fügen sie dazu das Sprechen über die Ahkam von Gelder, ja, und Besitzer und Blut und so weiter. Und all dies ist von dem Wissen des Islams, wie bereits erwähnt. Ja? Dann bleibt vieles von den Ilm von Islam, von den Adab und Akhlaq und vieles andere, über die nur wenige von ihnen sprechen. Ja? Und sie sprechen nicht über die Bedeutung der Shahadatain, während sie aber der Grundsatz des Islams, der gesamte Islam, des Islams allesamt ist. Ja? Das heißt, die Gelehrten, entweder sie sprechen was über Adab und Akhlaq und Ahkam, und das ist von den Ibadat, oder sie sprechen über die Shahadatain, über Tawhid, und das ist von Ashahadatain. Okay, der Grundsatz des Islams. Okay? Oder wenn sie über die Grundsätze der Religionen, ja, wenn diejenigen, die über die Grundsätze der Religion sprechen, die sprechen über die Shahadatin und über den Iman Billah und Malaikati und Kutubi und Rusulihi und der letzte Tag und der Iman mit dem Qadr, mit der Bestimmung, und diejenigen, das ist dann die Arkan al-Iman. Das heißt, egal über was die Gelehrten sprechen, sie sprechen im Endeffekt, fällt das unter diesen Hadith. Okay? So beschränken sich, so wie er sagt, so beschränken sich die Scharia-Wissenschaften, über die Gruppen der Muslime reden, auf diesen Hadith. Und sie kehren alle zu ihm, denn so ist in diesem Hadith alleine Genügenheit für den Muslim. Wallah, walillahi, alhamdu, wal minna. Okay, morgen werden wir dann inshallah über die Stunde, der letzte Teil von dem Hadith sprechen. Inshallah. Und dann schließen wir diesen Hadith inshallah morgen oder übermorgen ab. Dann übergehen wir zum letzten Hadith. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu.